die vielen Bücher, die da zu Hause rumliegen, dass die jetzt echt wieder Geld wert sind. Amazon bietet jetzt einen Service an, wo man Bücher hinschicken kann, also echte Bücher, und man bekommt Gutscheine dafür und kann dann was anderes kaufen, also zum Beispiel Kindle-Bücher. Auch hier in Europa? Derzeit noch in Deutschland. Also nicht Europa. Ja. Da muss ich meine Bücher über die Grenze schleppen. Ja, aber eigentlich ist doch eine super Sache. Weil, ich weiß nicht, so ganz normale Bücher, sage ich mal, wenn irgendeine Geschichte oder sonst was, liest man einmal, dann steht sie im Schrank. Vielleicht, wenn es gut war, liest man es dann nochmal. Und so kann man sagen, hey, ich tippe mal die ISBN-Nummer bei Amazon ein, schau mir mal an, was die mir dafür bieten und tausche mir das dann ein, gegebenenfalls. Und was natürlich dann auch möglich wäre, von dem Gutschein kann man sicher dann das Kindle-Buch kaufen. Also quasi eine Gratis-Eintauschmöglichkeit, weil ich habe auch gesehen, die Portokosten sind also dabei. Also du musst keine Porto-Versandkosten zahlen. Ja, das finde ich an der Stelle auch wichtig. Ist das nur eine vorübergehende jetzt zum den Dienst pushen Aktion oder wird das länger bleiben? Gute Frage. Also es ist ja Beta momentan, was ich gesehen habe, und momentan nur auf Bücher bezogen. Das könnte natürlich dann so Angriff auf Exiler und Konsorten dann mit DVDs und anderen Sachen dann zu werden. Mhm. Wäre denen zu wünschen. Da freue ich mich sofort, ja. Da wäre ich all meine 1400 DVDs wieder los, die zurzeit hier dumm rumstehen und nicht versendet werden können. Aber wie ist denn das bei euch so? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt, wie ihr jetzt gesehen habt, Dominik hat sich ja jetzt da am Tisch noch bei uns hingesetzt und der liest gern und viel Bücher, also auch englische Bücher. Wie oft liest du denn so die Bücher? Einmal und dann nie mehr wieder? Oder wie ist das so bei dir? Ja, also ich lese in aller Regel die Bücher doch nur einmal. Von dem her wäre so eine Dienstleistung schon praktisch, wenn man da vielleicht auch noch ein Drittel wieder rausschlagen kann. Wäre schon lecker, ja doch. Also du siehst da Zukunft? Ja, also ich hätte da schon Potenzial, ja, doch, doch. Wie schaut's bei euch aus, so Tim, Martin? Würdet ihr sowas benutzen öfters oder einfach nur, um den Bücherregal mal ein bisschen leer zu räumen? Ja, definitiv. Also ich kann an der Stelle vielleicht nochmal sagen, es gibt ja auch andere Dienste, die sowas schon länger anbieten. Also was mir jetzt so auf Anhieb, hat mir damals ein Arbeitskollege empfohlen, Trade a Game gab's da oder gibt's noch. Die heißen jetzt zusätzlich noch Rebuy, dann kann man mehr eintauschen. Aber bei Trade a Game war es halt so, dass man Konsolenspiele, die man gekauft hatte, auch über, man gibt ein, das und das Spiel möchte ich verkaufen, dann kommt auf der Seite, wir kaufen das für so und so viel Euro an. Dann schickt man das Spiel ein und bekommt diesen Betrag gutgeschrieben. Und von diesem Betrag kann man sich auf der Seite wieder ein gebrauchtes Spiel kaufen oder sich das entsprechend auszahlen zu lassen. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Mhm. Und da habe ich mir auch durchaus schon das ein oder andere gebrauchte Spiel gekauft. Und ich meine, warum zum Beispiel ein Wii-Spiel neu kaufen, wenn ich es da für 10 Euro günstiger bekommen kann? Oder vielleicht 15 sogar. Stimmt. Sind da die Versandkosten, wenn die da auch gedeckt, oder musst du das dann selber tragen? Das muss man leider an der Stelle selber tragen dann. Findest du, dass das ein Angriff auf Amazon Marketplace ist? Puh, das ist natürlich schwer zu sagen. Also schon irgendwo, weil der Marketplace ist ja auch relativ unkompliziert zu benutzen. Aber ja, als Verkäufer ist es als Privatanbieter doch meistens immer relativ schwierig. Man will ja mit dieser ganzen Hin- und Herschickerei und so weiter eigentlich nichts zu tun haben. Ich möchte was kaufen, dann kriege ich das, oder ich möchte was wegschicken und das unkompliziert, ohne mit jemandem Kontakt aufnehmen zu müssen, Adressen austauschen. Also wie eBay beispielsweise, weil da kannst du ja Bücher, die haben ja keinen Wert, aber die Frage, was mich jetzt gerade so übermächtigt ist, warum macht Amazon so das? Meint ihr, dass das vielleicht irgendwie die Möglichkeit ist, mehr auf die Kindle-Plattform zu springen, dass die Leute sagen, ach komm, die alten Bücher, die interessieren mich jetzt gar nicht mehr, ich möchte jetzt neue Bücher haben, kann das alte Zeug da wegschicken und kann dann auf die E-Book-Plattform, dass sie das quasi als Mittel zum Zweck verwenden. Ganz sicher. Also ich denke auch, das ist eine ganz gute Möglichkeit, die Leute wirklich zum E-Book Kauf zu, ja genau, zu bewegen. Und wenn sie wirklich mal diese Aktionen starten würden, schickst dein Buch ein, bekommst das E-Book dafür. Das würde ja jede Menge, denke ich mal, neue Kunden auch schaffen und das würde sich vielleicht sogar lohnen. Ja, ich wäre auch sehr dafür, ne? Also prinzipiell wäre es ja interessant, wenn man irgendwie sein Buch, sagen wir mal, umtauschen kann gegen die digitale Edition und vielleicht noch ein paar Groschen rausspringen dabei. Das wäre ja auch schon nicht schlecht. Ja. Und so verkaufen sie nachher mehr, weil das ist wie bei den Apps und bei den Musikstücken, die du digital kaufst, da kaufst du immer 2-3 Mal und die liegen dann irgendwo digital rum. Nicht wie sonst zu Hause, wo du es bemerkst, digital im Bücherregal, bemerkst du die ja nicht. Die sind aus den Augen, aus dem Sinn. Zu Hause stehen sie rum und fangen Staub, brauchen Platz. Genau. Was mich aber an der Stelle mal interessieren würde, wäre, was passiert mit Büchern, die ich mir zum Beispiel in Indien gekauft habe? Sind die genauso gültig? Kann ich die genauso da umtauschen? Oder weil in letzter Zeit ist es bei mir tatsächlich so gewesen, dass ich die englischen Fachbücher, wenn ich sie denn benötigt habe, habe ich mich auf eBay vorher umgeschaut und konnte die dann für einen sehr, sehr günstigen Preis meist aus Indien dann bestellen. Ob das wohl da auch angenommen wird? Also du musst ja dort nach dem Buch suchen, beziehungsweise du musst eine ISBN-Nummer haben und die ist ja eigentlich weltweit gültig. Und wenn das Buch innerhalb des Kataloges ist, dann kannst du das auch tauschen. Ein Spaß wäre es ja mal zu schauen. Kriege ich nachher noch was raus? Also ich habe mal gestern geschaut, ich habe von Lord of the Rings, also Herr der Ringe, die Originalausgabe von die erste deutsche oder sowas, also ziemlich teuer gewesen und wenn du die eintauschst, kriegst du da tatsächlich 5 Euro zurück. Mhm. Also so ein Buch, wenn du das jetzt auf eBay versteigern würdest, würdest du locker 300 bis 400 Euro kriegen, aber ich denke, ja, das sind halt dann Sonderfälle. Ein bisschen die Frage, nehmen die dann alles oder irgendwie auch dann nur ein beschränktes Repertoire? Also ich meine, das ist ja recht einfach, theoretisch sage ich jetzt mal, an größere Mengen von gelesenen Büchern zu kommen, die in guter Qualität vorhanden sind und nehmen die dann alles an? Also ich habe mir das mal so angeschaut, du kannst dort auf die Seite gehen und dann musst du ja das Buchnummer, also die ISBN-Nummer oder Titel eintippen und es gibt, also bei mir jedenfalls in meinem Bücherrepertoire, so 50% der Bücher, die es einfach dort nicht gibt. Und wie sie das machen, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da auch noch Richtlinien, die sagen, der Verlag unterstützt das nicht und möchte das nicht, aber eigentlich kann der Verlag, hat der gar kein Grund da zu blocken, weil du kannst jederzeit gebrauchte Bücher verkaufen, denke ich jetzt mal. Weil interessant könnte ja auch sein, dass man Amazon ja da auch die Bandbreite noch des Angebots an Büchern verbreitern kann, im Sinne von etwas, was nicht mehr gedruckt wird, was aber vielleicht ab und zu mal, sag mal, 5-6 Mal im Jahr gesucht wird, hätten die dann potenziell an Lager, ne? Weil irgendwo lagert das, einer braucht das nicht mehr. Aber das zu organisieren über diesen Marketplace ist ja auch ein bisschen schwierig, weil da kriegt man irgendwie aus Tadschikistan für 400 Euro Porto dann noch eine Kopie, ist ja auch nicht so spannend, ne? Eben, ja, und da können sie vielleicht dann ihr eigenes, sie haben ja, glaube ich, Amazon hat jetzt, glaube ich, vor kurzem einen eigenen Verlag sogar gegründet, habe ich gesehen. Da war irgendwas, also das habe ich heute gelesen, also vielleicht nehmen sie da dann diese Bücher über diesen speziellen Verlag mit rein, ich weiß es nicht, also was sie sich dabei denken. Ich denke eher, dass es darum geht, dass man über Amazon direkt elektronisch oder auch Direct-to-Print publizieren könnte, also so Nullauflagen praktisch. Also quasi zusätzlich noch zum Kindle dann On-Demand-Services anbieten. Ja, es wäre der beste Distributor. Also es gibt ja diverse Dienste seit Jahren, die nicht so richtig vom Fleck kommen und Amazon hat halt schon die Reichweite, ja. Also es wäre schon interessant, wenn man selber was geschrieben hat und das da praktisch zum Nulltarif publizieren kann und es auch gefunden wird, wird es an und für sich schon spannend, ja. Stimmt. Also der größte Markt, ja. Solange Amazon dann ein bisschen auch auf die Qualität achtet, die sie da in das Programm aufnehmen, ja, könnte ich mir das auch gut vorstellen. Also ich denke mal, sie merkt das ja auch, weil, was man vor kurzem jetzt wieder gesehen hat, also diese Kindle-App, die es fürs iPad oder fürs iPhone gibt, dort zwackt ja quasi Apple immer seine obligatorischen, was waren es, 30% oder so ab von dem Verkauf und da hat er jetzt Amazon gesagt, nö, das wollen wir nicht, wir bieten jetzt quasi eine HTML5-Applikation, die läuft im Safari und Chrome beispielsweise Und ich denke mal, da will Amazon aggressiv quasi an die Kunden ran. Bis jetzt haben sie die ja noch nicht bezahlen müssen. Sie waren jetzt ja vor der Entscheidung gestanden, den Button rauszunehmen oder die App rauszunehmen. Und sie haben es jetzt so gemacht. Das ist das, was Apple schon lange sagt. Wenn ihr das umgehen wollt, macht eine HTML5-App. Wenn der Markt so weit wäre, dass diese überall und immer gut verfügbar wären, gibt es die Apps und überall. Meinst du beispielsweise Apple Einbußen hat? Gewinneinbußen? Nee. Nee, weil bis jetzt haben sie ja noch nichts verdient an den drei, an den Büchern, weil die wurden ja nicht über die App, sondern in der App war ein Link ins Web und du hast sie im Web gekauft. Mhm. Und daran haben sie nicht verdient. Also sie würden quasi in den zusätzlich neuen Einkäufen jetzt dann nichts mehr verdienen, weil dann ja die App ja nicht mehr nach den neuen Richtlinien designt worden ist. Das sind, glaube ich, zwei, drei Punkte. Das eine ist ja, dass sie 30% verlangen für In-App-Purchases. Mhm. Und das natürlich sehr, sehr unangenehm ist, weil natürlich die App selber, die kostet ja nichts, sie verdienen ja nur an den Büchern. Und das andere ist ja, glaube ich, dass diverse Verlage jetzt schon bis zu 40% des ganzen Umsatzes mit E-Books macht. Also E-Books sind jetzt wohl wirklich, wirklich echt mal vor dem Durchbruch. Und dann sich gleich die Butter vom Brot stehlen zu lassen, ist ja nicht so interessant. Also ich kann Amazon da sehr gut nachvollziehen. Ja, von dem her, ich finde es schon eine gute Initiative und hat ja auch noch Fringe Benefits, dass viel, viel mehr auch dann Kindle Reader nutzen können, ne? Richtig, ja. Und da ja diese App, also oder diese HTML5-Applikation auch für Safari designt worden ist und Safari ja eigentlich auf diesen iOS-Geräten auch drauf ist, haben sie eigentlich damit eigentlich jede Plattform. Ja, man muss sich halt wirklich auch die Frage stellen, warum nicht mehr in dieser Richtung gemacht wird. Im Prinzip könnte man ja wirklich die Apps sein lassen und das Ganze auf HTML5 basierend generell machen. Selbst die Symbian-Mobiltelefone haben einen WebKit-Browser drauf. Also es ist tatsächlich die WebKit-Engine, die dahinter steckt. Und das ist ja letztendlich die Safari-Browser-Engine. So dass da wirklich alle eigentlich mitarbeiten könnten. Vielleicht geht's ja mal irgendwann dahin. In diese Richtung wird sicherlich gehen. Das braucht nur noch ein bisschen, bis überall richtig Netz ist. Weil das ja nicht immer ganz so einfach, noch nicht ganz so einfach zu programmieren ist. Ja. Vor allem der Offline-Teil. Das ist ja die Krux. Aber das heißt ja, dass dann irgendwann mal Apple dann weg vom Fenster in Anführungsstrichen ist, weil das ist ja ihr großer Werbeslogan mit diesen Apps. Und wenn du quasi jetzt gar kein iPhone mehr brauchst, sondern das jetzt x-beliebig auf anderen Geräten neutral installieren kannst, weil es einfach eine HTML5-Applikation ist, dann hat Apple ja ein Problem. Nee, bis der Markt so weit ist, dass HTML5 richtig wirklich gut und überall und immer verfügbar ist, hat Apple schon was anderes im Petto. Da musst du keine Angst haben. DRM für HTML5. Soweit kommt's noch, ja. Also ein Punkt ist ja noch ein bisschen, die Offline-Storage wurde ja angesprochen. HTML5 bietet ja zum Glück eigentlich für sich die Möglichkeit, einen encrypteden Storage lokal, kleine Datenbank anzulegen. Und das macht ja auch, glaube ich, der Cloud Reader. Richtig. Der hat ja das ganz schlau umgesetzt, ne? Also die Offline-Storage ist ja nicht so schwer anzuwerfen und auch die Offline-Nutzung der Webseite geht ja ganz gut mit diesen Webworkers. Also ich glaube, das hatten die schon sehr gut umgesetzt. Also ich denke nicht, dass man da noch Probleme hat mit irgendwie Connectivity oder so. Eben, du kannst es komplett offline benutzen. Ich habe das mal probiert unter Ubuntu und habe da meine Kindle-Library downgeloadet und habe das dann ohne Netz gelesen. Funktioniert wunderprächtig und sobald du wieder online gehst, wird sogar dann die Seiten Bookmarks synchronisiert. Und das ist ja das Schicke an HTML5. Die haben ja wirklich sich mal einen richtig, richtig großen Schritt da nach vorne getan. Gerade wenn ich an diese Background Webworkers denke, die ja auch Multitasking können und die nach einem sehr, sehr interessanten Modell für Multitasking auch implementiert sind. Also HTML5 ist schon ein Riesenschritt. Ein Riesenschritt. Und ich denke, diese ganze App-Geschichte wird wohl, wenn sich das mal wirklich durchsetzt, zu einem guten Teil dann schon überflüssig machen. Ja, definitiv. Aber das braucht noch so seine 2-3 Jahre mindestens, denke ich. So Chromephone und Co., ne? Das Interessanteste, was ich bei den Web-Apps jetzt in letzter Zeit gesehen hatte, ich weiß gar nicht, ob es eine ungarische Universität war, Boink, sagt euch das was? Ja. So verteiltes Rechnen im Netz. Mhm. Und die haben einen Boink-Client geschaffen, der in deinem Browser läuft. Es ist echt Wahnsinn, dass die jetzt JavaScript tatsächlich quasi in deinen Browser dann noch oder beziehungsweise in die Boink-Plattform integrieren, so dass du jetzt mehr oder weniger den Boink-Client auf deine Homepage stellen könntest und alle Besucher, die vorbeikommen, rechnen an irgendeinem Problem mit. Geht das dann mit jedem Browser oder ist das etwas, was dann vielleicht nur in Chrome funktioniert? Weil Chrome gibt ja die Möglichkeit, auch C, C++-Code kompilierten auszuführen, ne? Ja, also bisher funktioniert's im Firefox, hatte ich's ausprobiert, und ja, im Google Chrome. Aber man braucht keine Binärdateien, die da ausgeführt werden. Also wirklich alles HTML und JavaScript. Was eine Wahl, auf irgendwas basierten die, da habe ich nicht mehr genauer nachgeschaut. Das war aber alles mit diesem, falls euch das was sagt, mit Hex geschrieben. Mhm. Ist auch so eine Sprache, die kann man dann in Flash kompilieren, die kann man in JavaScript kompilieren und so weiter. Ist mehr oder weniger auch so eine virtuelle Maschine oder beziehungsweise eine Art Compiler, die das wirklich dann übersetzt in die jeweiligen Sprachen. Hat natürlich auch Nachteile. Also was war vor kurzem, da gibt's Webseiten, die verwenden über spezielle Schnittstellen die GPU des Rechners und tun dann Bitcoins berechnen. Ja. Boah, schon wieder Bitcoins. Und, die verfolgen dich. Ja. Scheinend, ja. Also das ist schon ein Security-Problem, denke ich mal. Also wenn dann der Browser immer mehr kann und direkt auf das Betriebssystem darauf zugreifen kann oder auf die Hardware dann auch noch, das kann schon Böses vollbringen. Da kann man sich doch freuen, Webseiten für Grafikkarten, das ist doch was Schönes, ne? Die laufen dann auf der GPU und tun irgendwas, was man nicht sieht, das ist an sich noch witzig in der Konstellation. Und du merkst es auch gar nicht, weil der Rechner ja eigentlich gar nicht ausgelastet ist oder so. Stimmt, das ist ja auch noch so eine Frage. Ich bekomme das ja eigentlich gar nicht mit, wenn meine Grafikkarte von irgendeinem Prozess verwendet wird, oder? Außer, dass natürlich der Lüfter immer lauter wird. Im Sommer fällt's nicht auf, ne? Wobei es schon witzig ist. Ich meine, wenn man jetzt guckt, diese ganze Geschichte mit auf dem gleichen Package drauf, die GPU und die CPU, so eher also eben die Vermischung, die interessante nächste Generation, die AMD ja vorgestellt hat, ist ja schon spannend, dass man das jetzt integriert und das Konzept, was AMD in der nächsten Generation ja hat, dass man also verschiedene Rechenkerne, also Vektorkerne und die traditionelleren drin hat und man den gleichen Speicher und den gleichen Cache nutzt und einfach ganz gemütlich, je nach dem, was am besten geeignet ist, den Kern wechselt, aber nicht die Daten rumschiebt, ist schon interessant, weil die haben da ganz neue Möglichkeiten, wie sie sich differenzieren können und verschiedene Leistungslevels anbieten können bei CPUs. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Sache. Also GPU als solches ist ja praktisch in einem Jahr oder zwei Jahren gibt's das praktisch nicht mehr, oder? Das hat ja Intel mal gesagt, dass die neue Generation, die dann irgendwann mal kommen werden, so leistungsstark ist, dass du eigentlich gar keine externe Grafikkarte mehr brauchst. Also davon gehe ich definitiv aus. Also da stimme ich dir absolut zu. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ich werde da immer ziemlich schief angeschaut für. Aber was spricht denn dagegen, wenn ich einen Rechner habe, der irgendwie 90 CPUs oder 90 Kerne quasi hat, da meinetwegen 50 oder 60 von für die Grafik zu verwenden. Gut, das ist ja der eine Ansatz, dass man praktisch also jede Menge oder eine große Anzahl von universellen Kernen hat oder eben dieses Vermischte, ja, wo man dann sagt, okay, wir haben 16 Vektoreinheiten und irgendwie 8 reguläre und das kann man dann völlig mischen, wie man will und es auch abstrahiert ist, also man da transparent dafür programmieren kann mit entsprechenden Libraries, wie glaube ich OpenCL und so, das ist schon extrem spannend. Also ich kann das nur empfehlen, sich da mal einen Blick noch reinzuwerfen in die nächste oder jetzt Ende ja schon dann verfügbare Generation, wo es einen Leser anbietet, wie ich das total durchmischt ist, nicht mehr einfach nur so alles in ein Teil, was man gut drauflöten kann, sondern wirklich die Architektur total geändert hat und wirklich eine neue Generation von dem ganzen Konzept. Und das ist dann umstellt. Das ist dann quasi Bulldozer, oder? Ja, genau. Also Bulldozer plus dann noch ein bisschen eben diese frei konfigurierbaren und eben dynamisch umschaltbaren Vektoreinheiten dazu gemischt und diese verschiedenen Packages, wie viel von welchen Kernen man drin hat, ne? Das ist schon also sehr, sehr interessant, revolutionär und ich denke ein ganz, ganz großer Schritt, wie damals diese ganze Architektur, die ja den Athlon als Marketingnamen gekriegt hat, aber ist der nächste große Schritt, ja. Und ich denke, die wird wieder einen ganz großen Konkurrenzkampf auch einläuten. Man sieht ja auch, AMD hat Rechenerfolg mit den ersten, den kleineren schon, den Bobcat. Und jetzt in einem Monat oder so ist ja Bulldozer dann verfügbar und das wird nochmal spannend. Aber das war doch vor 3 Jahren hat doch mal Creative Labs dieses Cell Computing vorgestellt. Im Prinzip ist doch das sowas, oder? Oder täusche ich mich da? Ja, ich denke, es ist noch ein bisschen unterschiedlich, weil es die Verheiratung ist des Konventionellen und ergänzt um diverses Neues, also strukturell ein bisschen anders gepackaged. Okay. Und halt die Marktmacht, weil wenn jede CPU, und ich denke, AMD tut ja momentan sehr aggressiv die älteren Generationen outphasen, will sagen, die machen die gar nicht mehr, weil es bringt nichts, sie verkaufen die neuen so gut, es wird nächstes Jahr gar keine reguläre CPU mehr geben von AMD. Mhm. Keine. Nicht die kleinste, nicht die größte, wie es ausschaut, ja. Spannend. Also, wenn man so sieht, gibt es auf der einen Seite die Feinheiten, die hinter der ganzen Sache laufen im Prozessor, wo eigentlich der Normalsterbliche gar nicht realisiert. Und dann gibt es dann die offensichtlichen Sachen, die dann so auf Design der Gehäuse gemünzt ist. Und da ist ja, wenn man das so sieht, momentan Apple und Motorola völlig im Clinch, auch Samsung, weil ja die lieben zwei da Apple irgendwie kopiert haben mit dem iPad 2. Und ich finde es einfach witzig, weil das ist das Gleiche, wenn ich jetzt einen Laptop kopieren würde. Es hat ja keiner dieser drei dieses System erfunden. Das gibt's ja schon viel länger. Das System nicht, aber zum Erfolg geführt. Weil es gibt schon seit 15 oder 17 Jahren gibt es solche Tablets-Geschwüre. Und keines hat sich durchgesetzt. Erst das iPad. Aber wie kann Windows for Pen Computing, sorry. Ja, genau. Aber wie kann sich denn jetzt Apple erdreisten, obwohl es gesagt hat, vor 3 oder 4 Jahren, wir haben das alles patentiert, dass sie sagen, ein vier- oder rechteckiges mit abgerundeten Kanten und ein paar Icons drauf, das habt ihr kopiert. Also irgendwie finde ich, das führt doch zu weit, oder? Der Patentding, ja. Aber das sind ja nicht nur ein bisschen Rechteck und so, sondern es ist alles ganz genau nach einer gewissen Einheit eingeteilt. Und das wurde ja übernommen. Sie haben nicht gesagt, einfach ein Rechteck und irgendein Bubble da, sondern sie haben wirklich das geografisch, geometrisch eingeteilt, so dass es für die Leute erkenntlich ist, wie beim iPhone. Das ist ein iPhone. Das siehst du von 3, 4, 5, 6 Metern her, dass ein iPhone ist. Das kannst du beim Android-Teil nicht. Doch, das siehst du es auch, aber nicht, dass es schön oder gut ist. Aber Apple hat ja auch diese Patentschrift oder diese Klageschrift ja sogar gefaked. Also sie haben dieses Samsung war es, glaube ich, das 10.1, haben sie quasi bewusst verändert mit Photoshop, dass es ausschaut wie das iPhone oder wie das iPad 2. Und das ist doch nicht fair, oder? Also ich weiß nicht, ob man das an der Stelle, also im ersten Augenblick habe ich gedacht, oh, was hat sich denn Apple da erlaubt? Und im zweiten Augenblick habe ich mir dann so gedacht, ach, wenn die so zusammengeschrieben worden sind und dann, keine Ahnung, dann wurde noch vielleicht Word verwendet und dann wurde hier ein bisschen gezogen und da ein bisschen gezogen und ruckzuck, ja, ist das Format dann schon auseinandergegangen. Also ich würde es gar nicht mal unbedingt so als absichtlich hinstellen. Ich weiß es nicht. Du meinst, es ist einfach so passiert? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Und dass die Icons, also auf diesen Samsung-Tablets dort erscheinen, obwohl das gar nicht bei Samsung der Fall ist, weil die haben ja, glaube ich, als Startoberfläche diese Widgets. Also das ist doch komisch, oder? Ich denke, der Hauptpunkt ist ja was ganz anderes. Das Problem ist ja vielmehr so, dass es sehr, sehr lukrative Märkte sind und es ist halt nun mal so, Firmen kämpfen mit allem, was noch knapp legal ist. Und nützen auch jeden Vorteil aus. Und man sieht ja auch schon, zuerst waren sie ja nur auf dem Handymarkt, wo, also gerade Samsung, die verkaufen ja praktisch selber schon nahezu so viel wie Apple vom Umsatz her, also Riesenzahlen. Und man sieht auch schon jetzt, glaube ich, schon über 20%, also von 0 auf 20 in kurzer Zeit, Prozent Marktanteil für Android-Tablets. Und da wird natürlich die ganze Geschichte wieder kommen, dass man sich da versucht, ein bisschen auch die Konkurrenz vom Pelz zu halten. Da geht ja auch die ganze Patentklagen und Sichern von Patenten und so in spielen das ganz rein. Also wenn man schaut, ja auch Google hat ja, glaube ich, Motorola gekauft. Nicht, weil die so tolle Telefone machen oder weil Sergey Brin schon immer großer Fan wäre, schon seit StarTech oder sowas und überhaupt, sondern das, ich glaube, ein motivierender Faktor war wohl, dass eigentlich Microsoft Motorola kaufen wollte und mit den Patenten dann Android zu Tode klagen wollte, praktisch, ne? Also unterm Strich ist das ganze Geschichte mit Patentportfolio ist halt ein Hebel, wo man sich der Konkurrenz erwehren kann, wenn die im Markt auch Erfolg hat. Und es ist halt ein riesen lukratives Business. Weil, gucken wir mal, Apple war ja vor ein paar Jahren irgendwie nirgends und über die ganze Smartphone-Schiene, iPod und auch iPad, haben sie natürlich jetzt einen riesen, riesen Umsatz. Mhm. Also in der Hinsicht ist es die Patentgeschichte, gebe ich dir recht. Also kann man sagen, ist ja eigentlich momentan nur Apple, Google und Microsoft. Wobei Microsoft, glaube ich, gar nicht so viel Patente in dem Bereich hat, die sich da dann zu Tode schlagen. HTC, genau. Die haben ja jetzt mittlerweile Apple wieder verklagt. Also man blickt ja fast gar nicht mehr durch. Dass auch irgendwie ein Verkaufsstopp in der USA für iPhone, iPad, Pad, macOS und sogar macOS X oder macOS Rechner. Also schon Wahnsinn. Wenn man sich mal überlegt, Patente sollten ja eigentlich mal die Innovation steigern oder die Möglichkeit. Wenn jetzt eine kleine Firma herkommen würde, mal wegen einem 50-Mann-Betrieb und würde in den Mobilfunkbereich einsteigen und möchte ein eigenes Telefon bauen. VTAP. Ja, zum Beispiel, das ist ja ein juristisches Minenfeld, das geht heute gar nicht mehr. Finde ich echt schlimm. Wie war denn das früher so? Da gab's diese komische Firma mit den drei Buchstaben, Big Blue, IBM, und die hat so diesen IBM-PC da erfunden und dann kamen die ganzen Klons, die alle IBM-PC-kompatibel, also zu fast 100% waren oder teilweise sogar besser als IBM selber. Und da gab es nie Probleme, also da gab es keine patentrechtlichen Auseinandersetzungen. Genau. IBM hat nichts patentieren lassen, hat Standard-Hardware zusammengeschraubt und hat es versäumt, sich die Rechte zu sichern. Da war nichts, die konnten da gar nichts machen. Die hatten es schlicht versaubeutelt, sich irgendwas in dem Zusammenhang zu patentieren lassen, außer den Floppy Bootsieg, den hatten sie. Ja, genau. Das ist das Einzige, glaube ich. Und da haben sie auch stark geklagt damals, ja. Dann war ja früher eigentlich alles besser. Jeder hat da seine Sache gebaut, alle haben ihre Sachen verkauft und alle waren glücklich, oder? Also zu dem kleine Firma, die da mit 50 Leuten was einsteigt in den Mobilfunkmarkt, ist schon schwierig, ja. Also man muss dazu sagen, definitiv. Das war ja so eine klitzekleine Bude in, glaube ich, Kalifornien, die hieß Android. 2005 haben die angefangen, so ein recht bekanntes Produkt heute, ne? Und die wurden einfach gekauft von Google, aber es ist ja nicht so, dass Google das erst viel später angefangen hat. Es war wirklich eine kleine Bude, aber die konnten selber halt nirgendwo hinkommen und die wurden von Google geschluckt. Ja. Sobald du irgendwie gut bist oder in etwas ein Alleinstellungsmerkmal hast, dann wirst du ziemlich schnell irgendwo her aufgeschluckt. Ja, gut. Da zielen ja auch viele drauf hin. Ja, auf jeden Fall. Also ist ja auch nicht verkehrt an der Stelle, aber der Nachteil ist wirklich an der ganzen Geschichte, du kommst ja irgendwie nicht mehr weiter. Selbst wenn du da irgendwann hinkommst, dein Produkt verkauft, vermarkten, kommt da die Patentfalle, wo dann, keine Ahnung, Nokia mit 5000 Patenten sagt, hier, das wird aber alles da verletzt, oder dann kommt jetzt Google, Microsoft, Apple und dann ist das Icon doch ein Stück zu eckig und hat vielleicht doch ein paar runde Ecken zu viel und der Kreis, der passt dann irgendwie Google nicht und keine Ahnung. Ja, ich denke, das Grundproblem ist halt ein bisschen, dass es in etablierten Markt kommt man nicht rein, weil die großen Spieler sind einfach viel zu groß und man hat nur eine Chance, wenn man etwas komplett Neues irgendwie etablieren kann. In dem Zusammenhang ist interessant, es wurde gerade heute oder so eine nette Studie veröffentlicht, die haben sich mal die Mühe gemacht, nicht nur die einzelnen Länder zu betrachten, wie die wirtschaftliche Verteilung ist, sondern die auch über länderübergreifend global und kamen zum Schluss, es gibt 174 große Player, die unter sich über 80% des ganzen Wirtschaftsgeschehens unter sich ausmachen und kontrollieren. Das ist schon erstaunlich. Also es gibt irgendwie in jedem Markt halt 2, 3 große und die sind dann extrem gut vernetzt mit allen anderen Märkten und irgendwer Neues hat einfach nie eine Chance praktisch. Außer jetzt eben interessanterweise in IT-Umfeld ging es recht gut. Biotech ist auch so eine Sache. Aber es ist auch schon wieder viel schwieriger geworden als früher, ne? Gut, das ist ja auch die Vorgaukelung von falschen Tatsachen. Also wenn du heutzutage sagst, du hast eine riesengroße Auswahl an Herstellern, wenn man sich das mal genauer betrachtet, also zum Beispiel einen Foodmarkt oder sowas, da gibt's die großen wie jetzt Kraft oder sowas oder Nestle und die gehören ja irgendwie alle zusammen und eigentlich das ist eigentlich eine Verarschung des Kunden. Ja, also der Markt ist eben wohl doch nicht so dermaßen am Spielen. Wenn man das immer ein bisschen genauer betrachtet oder jetzt genau diese Meta-Analyse anguckt, sieht man, Markt, naja, ich denke, es ist zu einem guten Teil eine Illusion. Aber die ganzen Smartphones und so weiter, die sind ja eigentlich nur so begehrt, denke ich mal, weil sie nicht so gut telefonieren. Also das war ja 2006, Steve Jobs, die Killer-Applikation schlechthin, also das Telefon zum Telefonieren. Und heutzutage schaut es ja ganz anders aus. Heutzutage ist ja das Gerät eher ein Spielzeug, oder? Also wenn man so die Leute betrachtet auf dem Zebrastreifen, die gar nicht realisieren, dass jetzt ein Auto kommt und gemütlich da mit ihrem Smartphone irgendwelche Kühe hin und her schieben, die Welt ist total verspielt, oder? Tamagotchi Plus Plus. Eben, und jetzt Google Plus ist dann eben jetzt auch demnächst verspielt. Und die Frage ist, warum machen sie das, wenn andere, also Facebook, das auch haben? Ja, hast du gemeint, die bringen das nicht? Da kommt alles rein, was bei Facebook auch ist. Nur machen sie es in dem Sinn, sie kopieren nur das Gute. Oder machen es besser, versuchen es besser zu machen, damit sie besser dastehen. Aber schlussendlich kommt sie aufs Gleiche aus. Wenn du sagst, dass sie kopieren es, okay, sie werden dann wahrscheinlich die Streams so anpassen, dass du dann nicht belästigt bist und hast dann entsprechende Kreise, kann ich mir gut vorstellen, aber meinst du, dass sie dann auch Werbung bringen? Also Spielewerbung und so? Sicher. Also gut, ich habe ja ein bisschen schon mit den Google Plus Spielen da ein bisschen mich beschäftigt. Also sie haben schon nicht schlecht gelöst. Man hat ja bei Google Plus oben so diese, bis anhin waren es 4 Kategorien, also den sag mal Stream, die Bilder, die Kreise, dein Profil. Und es gibt jetzt noch so ein 5. Tab, wenn man so wählt, das sind dann die Spiele. Und da drin findet das Ganze statt. Das heißt, das Ganze ist nicht im engeren Sinne gemischt, wird nicht automatisch irgendwie rumproletet in Stream, wenn jemand irgendwie mal 5 Punkte gemacht hat in Bejeweled Bliss oder sowas. Angry Birds ist ja auch dabei. Also sind schon ein paar Klassiker. Es ist nicht schlecht, ist gar nicht schlecht. Und man hat halt auch, da ja Bezahlmethoden vorhanden sind, ist es so, dass es so ein Grundangebot des Spieles ist, kostenlos. Aber wenn man dann zum Teil dann auch Extras will und dieses und jenes, dann haben wir so In-App-Payment und hat auch, ja klar, natürlich ringsum noch ein bisschen Werbung, Blümberantes, so hier und da. Das ist aber so im Großen und Ganzen das Ganze, ja. Wo die Integration kommt, ist, wenn man wieder einen super tollen Highscore gemacht hat, dann kommt bei diversen Spielen, aber es ist wohl auch noch ein Lernprozess, das Angebot, dass man den dann veröffentlichen kann und kann dann gleich auch wieder, wie üblich, die Kreise oder einzelne Personen nehmen und das dann nur so den Leuten, die man das aufs Auge drücken will, kann man das dann so zusenden. Also im Sinne einer Challenge auch, möchtest du mich schlagen, lalala und so. Aber im Prinzip, wenn man nicht bewusst draufklickt, dann wird niemand belästigt, außer geht auf dieses Spiele-Tab. Da sieht man, die Leute, die man kennt, die man kreisen hat, die haben in dem und dem Spiel so einen Highscore gemacht und so das, ein bisschen Motivation und kompetitiver Geist wird gefördert. Aber es wird dann nicht frontal aufs Auge gedrückt mit einem Baseballschläger oder so. Also es ist schon nicht so übel wie in Facebook, wo man sich praktisch eher wehren muss. Ja, jedes Spiel einzeln als Spam markieren muss. Genau, damit das nicht mehr auftaucht. Aber über kurz oder lang, gewisse Spiele werden sicherlich auch irgendwie auf die rechte oder linke Seite kommen, denke ich mal. Meinst du? Ich denke, es ist möglich, aber ich glaube, sie wollen es schon sehr stark getrennt haben, weil das ist ja das, was das Hassmerkmal Nummer 1 bei Facebook, abgesehen davon, dass man in irgendwelche Gruppen reingelost wird, wo man sich da nicht wehren kann und nach einer halben Stunde schon 100-mal Spam drin hat und ähnlichen Dreck. Boah. Also solche Plattformen oder generell, also Betriebssysteme sind ja auch mit solchen Sachen ausgestattet, Solitär, Windows und so. Also Mac hat, glaube ich, Schach irgendwie. Also das ist einfach Verkaufsargument. Also man will unbedingt, dass dann das Google Plus nicht wegen Google Plus und den vielen Leuten, die da einen folgen, sondern wegen den Spielen dann, oder? Ja, also ich sehe da schon Potenzial, weil wenn ich so gucke, meine Eltern da immer alles zusammenzukratzen und für genau dieses Windows dann noch eine Gratis-Version von irgendwie Bejeweled irgendwo herzukriegen und installieren und dieses und jenes und noch ein Zweitrechner auch noch, der hat aber dann dieses oder hat vielleicht irgendwie Ubuntu. Ja. Aber andererseits, die haben ja eh schon Google Mail und noch einen Klick und dann haben sie Google Plus und dann haben sie noch die ganzen Spiele und es werden immer mehr und es ist nicht direkt gut versteckt, es ist schon nicht schlecht. Also ich habe da einen Nutzen von, weil ja, auf einen Schlag sind da 16 Spiele, ne? Da muss man nichts installieren, ist schon nicht schlecht. Dann hat quasi das Chromebook echte Zukunftschancen. Zu teuer. Ja, warum soll man eigentlich ein Notebook in diesem Preisbereich oder das Chromebook in dem Preisbereich von einem unteren Mittelklasse-Notebook kaufen? Macht irgendwie keinen Sinn, oder? Ein knirschend knarschendes, ja. Ja. Es hat schon ein, zwei Dinge, die nicht so schlecht sind, weil also für eine mittlere Firma mag es ja Sinn machen, dass sie dann vielleicht irgendwie Google Apps für Firma XY haben und auch automatisch immer ein Hardware-Upgrade. Also man kriegt ja dann regelmäßig mehr oder weniger wohl ein neues Gerät, ein schnelleres, ein besseres. Das ist im Abo drin. Und die Daten sind auch nicht lokal drauf. Und das hat dann zwei Vorteile im Sinne von, wenn jetzt zufällig das Ding runterfällt, ein Panzer drüber fährt, dann kriegt man erstens kostenlos ein Ersatzgerät, weil ist ja auch ein Preis drin. Und die Daten sind auch wieder da. Also man muss sich schon null Sorgen machen. Ne? Ich wusste, dass alles bei Google ist. Ja. Yep. Naja, aber da gibt's ja im Gegensatz zu Facebook die Möglichkeit, alle Daten auf einen Klick in der ZIP-Datei zu kriegen. Und wenn ich das immer so vergleiche mit dem immer noch fehlgeschlagenen Versuch, meine Bilder wieder aus Flickr rauszukratzen, irgendwie mit Betteln und Bitten und Tools und Skripten und schon 5 verschiedene ausprobiert oder so. Oder das aus Facebook rauszukratzen, irgendwie, die ja auch verhindern, dass man als Google Plus Benutzer überhaupt noch die E-Mail-Adresse von seinen Bekannten, Kollegen, Freunden irgendwie sieht und so. Nee, also das ist schon ein Riesenunterschied. Google hat blutige Nase geholt und bietet halt netterweise die Dienstleistung an, alles mitzunehmen und zu packen und woanders hinzugehen. Und alle anderen krallen sich mit ich sag mal, im Todeskampf an die Daten und lassen dich niemals wieder dann an eigenen Zeug wieder ran. Und das ist schon, die Grundhaltung ist, denke ich, massiv anders. Bis Tag X kommt und Google auch überall alles zumacht. Das ist doch alles nur Werbung, damit die Leute kommen und wenn sie alle drin sind, dann machen auch sie zu. Ja gut, dann gibt's ja keinen anderen mehr. Also, und mein Facebook-Profil macht immer noch, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, mein Facebook-Profil macht immer noch den Datenexport. Ich habe die Mail immer noch nicht erhalten, ja. Unglaublich, sowas. Das war doch mal vor 2 Monaten, oder? Oder 3 Monate? Ja, also seit 3 Monaten circa habe ich auf den Auslöser gedrückt, ich will all meine Daten erhalten. Und dann hat es geheißen, ich bekomme eine Mail, wenn das passiert ist. Aber eben, ich bin ja auch schon seit Beginn Amerika Facebook dabei. Also von dem her ist da schon was drin. Das könnte dauern. Also es gibt eine nette Applikation, wo ein Flash-Interface dran ist und da kann man sich alle Bilder irgendwie runterladen und man kann sich auch die ganzen anderen Angaben noch exportieren lassen. Wie lange die noch funktioniert? Ja gut, das ist eine gute Frage. Solche Dinge gehen meistens sehr schnell wieder zu. Ja, ich denke, es ist schon wieder tot, aber... Ja, wie diese Exportlösung von Facebook raus in Google Plus rein. Ja. Also schon bekloppt ein bisschen, wenn man sieht, wie viel Aufwand da betrieben wird, zum Verhindern, dass man an die Daten, die eigentlich irgendwo einem ein bisschen auch gehören, rankommt, ne? Ich habe ja auch kämpfen müssen, bis ich meine Xing-Daten löschen konnte, weil das geht nicht automatisiert. Da muss man eine Mail hinschreiben und dann sagen, die wollen sie wirklich löschen. Und dann sagt man ja, man will. Und dann heißt er, sie haben noch ihre Kreditkarte da aktiv, sie zahlen ja noch und ich will aber kündigen. Und dann nach der fünften Mail kommt dann, ja, jetzt wurden die Daten gelöscht, aber wollen sie denn nicht nochmal doch oder so? Und dann irgendwann mal hat man es dann geschafft. Also, hallo? Wie war das bei Google Plus, als du dein Konto gelöscht hast? War alles weg oder wie? Also, wie ich meinen Google Plus Account gelöscht habe, habe ich vorher alle meine Kreise gelöscht. Also das Bouncing-Teil da und so, das ist die Animation, das ist sehr witzig. Und dann habe ich noch mein Profilbild gelöscht und dann habe ich auf diesen Button gedrückt und danach war wirklich alles weg. Also außer meine anderen Google-Dienste, also Google Mail und so, was ich halt sonst noch habe. Aber Google Plus war komplett weg und war so wie vorher. Also die haben wirklich das so gemacht, wie was sie auch dazu gesagt haben. Wunderbar. Und man hat den Button sofort gefunden. Er wurde nicht versteckt wie in Facebook. Ja. Ist er nicht in einem abgeschlossenen Klo, wo ein Poster von einem Leoparden dran ist, in einem Keller, wo die Treppe im Keller kaputt ist und oder sowas ähnliches? Ne? Ja. Falsches Buch, Moment, ja. Genau. So schnell gefunden? Man muss sich einfach der heutigen Zeit anpassen und wenn die Benutzer halt einfach so langsam sind und der Button halt vorher links war und jetzt rechts ist, dann muss man halt umdenken. Also das hat sich wahrscheinlich auch liebe ZDF gedacht und hat einfach jetzt neuerdings auch Sendungen für Spiele, so Counter-Strike und lässt grüßen. Also das war vor 10 oder 20 Jahren im staatlichen Fernsehen, wäre das nie möglich gewesen. Also selbst die denken um. Oh, da sagst du was mit dem nicht möglich gewesen. Also erstmal, ich finde es natürlich wirklich klasse, dass sie, auch wenn es natürlich auf dem kleinsten Sender, denke ich mal, von der ganzen ZDF-Sendergruppe kommt, auf ZDF Kultur, dass mittlerweile Spiele übertragen werden, wie zum Beispiel FIFA oder Counter-Strike, und dass die sogar kommentiert werden von irgendwelchen, ich sag mal, Experten von Turtle Entertainment. Das finde ich eigentlich schon mal wirklich prima und das geht echt in die richtige Richtung. Aber man darf das ZDF jetzt gar nicht mal unterschätzen. Ich weiß nicht, ob ihr euch Mitte der 90er Jahre kam das auf dem ZDF an die Sendung X-Base erinnern könnt. Mhm. Ja, kenne ich noch, ja. Da hatte ich jetzt durch Zufall mal ein paar Ausschnitte auch bei YouTube gefunden, wo dann wirklich ganz klar hier Battle of Luftwaffe, Hexen, Doom. Das wurde alles drin schön vorgestellt. Wunderbar im Nachmittagsprogramm. Das ist eigentlich Wahnsinn, wie sich da die Aufmerksamkeit da auch gedreht hat gegenüber dieser 3D-Shooter. Das war damals ja auch ganz interessant. Also ich kann mich noch erinnern, so in den 80er Jahren, das war, glaube ich, Bayerischer Rundfunk, das war, glaube ich, Computerzeit oder so. Also da gab es auch solche Amiga-Sachen, wo sie dann die Spiele und so gezeigt haben. Aber das war einfach eine, denke ich mal, ganz kleine Gruppe. Am besten waren es die Kiddies, die da im Keller dunkel die Sachen gespielt haben und kein Mensch hat sich dafür interessiert. Aber heutzutage ist es durch die Massenmedien, durch dann solche katastrophalen Sachen wie dann irgendwelche Unfälle in Schulen oder sowas, wird es einfach breit getreten und dann sind es diese Killerspiele, die dann einfach ganz böse sind und hat dadurch einfach einen schalen Beigeschmack. Die Frage ist an der Stelle, ob das wirklich einen Schub für diese, ja, E-Sports nennt man es ja, ob das wirklich einen Schub für die E-Sports gibt. Auf der anderen Seite gab es ja Sender wie Giga zum Beispiel auch relativ lang und die haben ja auch von solchen Events berichtet, wenn ich mich so richtig erinnere. Aber die sind, glaube ich, Außensender raus, oder? Giga gibt's doch gar nicht mehr, oder? Oder gibt's die noch? Gab's länger nicht mehr, aber jetzt irgendwas kommt immer wieder von Giga. Ja, meine ich auch. Mal die Mails kommen wieder fleißiger, ja, die Giga.de-Mails mit Spieletipps und allem Möglichen. Die Webseite gibt's auch noch. Wieder? War die nicht mal kurz weg? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas war da und irgendwann kam wieder was, ja. Ich frage, ob es einfach ein Hype ist. Also, dass die Medien, also ZDF und Konsorten sind ja eigentlich nur Medien, die einfach das aktuelle Zeitgeschehen irgendwie widerspiegeln und vielleicht war es einfach eine gewisse Zeit uninteressant, weil einfach andere Sachen wichtiger waren. Ja gut, also die müssen ja zum Glück nicht so auf irgendwelche Markttendenzen gucken und haben noch ein bisschen redaktionelle Freiheit, um auch mal ein Thema, was nicht so populär ist, wieder hochzubringen, ja. Es wird nie so werden wie in Korea, denke ich mal. Aber es wäre schon spannend. Es sitzt ein so ein ganzes Netzwerk mit eben Android-Schiene, mit der Mac-Schiene, mit Windows Winload.de-Schiene, einer österreichischen und so weiter. Giga wurde doch, glaube ich, was war's, in Hamburg oder sowas produziert, oder? Genau, die Mac News, die Giga und die Android News, die sind alle in einem Gebäude da tätig. Wusste ich nicht. Android und Mac im selben Gebäude, das könnte sich jetzt noch irgendwie. Das Android News, das kam ja. Android News kam ja aus dem Mac News heraus. Da sind zwei, drei haben sich da weiterentwickelt. Das ist eine gute Formulierung, ja. Ja. Gell. Ob die sich morgens noch grüßen oder? Die zeichnen oder haben ein Weilchen lang einen Podcast aufgezeichnet, einen wöchentlichen Videopodcast. Der wurde aber leider ziemlich schnell wieder eingestellt. Ja. Sogar mal einen in 3D. Yay! 3D, war da was? War da was? Irgendwas? 3D? 3D? 3D. Ja. Also wenn du schon 3D ansprichst, also dieses Thema, also wir hatten ja letztes Mal, hatten wir das Ganze mit dem Nintendo 3DS und so weiter, dass ja da, und auch Filme, dass das ja irgendwie der Hype vorbei ist, aber jetzt gibt's ja dieses 3D-Bezahlsystem für Kreditkarten und das soll ja anscheinend sehr, sehr unsicher sein. Also die Verbraucherzentrale Deutschland warnt ja davor und es gibt's ja auch dieses 3D-System gibt's auch bei Mastercard zum Beispiel, in der Schweiz ist das auch verfügbar. Und also ich verstehe bis jetzt noch nicht ganz den Sinn dahinter, weil diese Aktivierung mit diesem Passwort kann ich ja nur dann machen, wenn ich mich ins Kundencenter anmelden kann. Und diese Anmeldung, also das Passwort und die User-ID, die du frei wählen kannst, wirst du ja sicherlich nicht im Geldbeutel mit dir tragen. Oder macht ihr das so? Ich habe eine ganze Liste mit all meinen Passwörtern in meinem nicht existierenden Geldbeutel dabei. Also im Prinzip ist ja die Kreditkarte eigentlich das unsicherste System überhaupt, was es gibt, oder? Als Bezahlungsdienst. Mhm. Weil wenn die Verkäuferin ein fotografisches Gedächtnis hat und sich die Zahlen dort merken kann und viele Webseiten brauchen ja nicht mal diese Secure-Codes auf der Rückseite, dann kann sie damit machen, was sie will. Ja gut, viel spannender ist es im Restaurant, ne? Da geht mit der Kreditkarte, fotokopiert sie ein bisschen, also super, ne? Der höchste Sicherheit gewährleistet. Mhm. Eben, und das soll eben diese 3D-Security verhindern, wenn du das aktivierst, dann zum Beispiel bei Coop ist es so, wenn du bei Coop Online Shop bezahlst, dann musst du dieses Passwort eintippen. Aber ich sage einfach mal, die Idee dahinter ist schon okay, aber solange das nicht alle Webseiten benutzen, macht es gar keinen Sinn. Ja, aber der Unterschied liegt, glaube ich, zusätzlich noch darin, bei Visa heißt das, glaube ich, Verified by Visa, kann das sein? Ja. Das ist ja das, wo ich zweimal versucht habe, da ein Passwort zu bekommen. Zweimal habe ich die Buchstabenkombination genauso eingegeben und jetzt habe ich keine Lust mehr. Ist jedes Mal wieder gesperrt worden. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dann ist es auch nicht unsicher. ich glaube aber, da ist es so, sobald du dieses Passwort hast und dann über dieses Verfahren arbeitest, haftest du auch dafür. Während du im vorhergehenden Fall, wenn da ein Missbrauch mit deiner Kreditkarte gemacht worden ist, die Bank dafür haftet, oder? Eben, also ich habe mich da mal schlau gemacht in verschiedenen Foren und da die behaupten, dass das einfach ein Mythos ist. Also anscheinend ist das die Haftung immer noch bei der Bank, aber es ist nirgendwo schwarz auf weiß definiert und man kann es irgendwie nicht nachlesen. Also ist der Punkt denn jetzt, dass man Online-Bezahlungen mit dem sicherer machen will oder welches Ziel wird denn genau verfolgt? Mit dem wird es beworben, ja. Das ist die Frage. Also beworben wird es ja als, dass es jetzt die Kreditkarte noch sicherer ist, aber angeblich sind die Kreditkartenfirmen da erpicht, das den Webshop-Anbieter aufs Auge zu drücken, dass sie quasi nicht mehr zahlen müssen, wenn es quasi da illegale Probleme gibt. Naja, das muss schon sowas sein, weil die sicherste Methode, mit einer Kreditkarte was zu bezahlen, ist übers Internet, ne? Also mit weitem Abstand vor irgendwas anderem, weil, ja. Solange es eine sichere Leitung ist, ja. Ja, also, aber ich denke mal, wenn man es vergleicht mit Restaurant oder Kasse oder so, das ist ja ein Witz. Also, ich meine, das einzige Sichere ist übers Internet. Und, aber, naja, da brauche ich kein weiteres Sicherheitsmerkmal oder so. Also, es muss schon, ja, eben cui bono oder die Amerikaner sagen eben, ja, follow the money. Wer hat was davon, ne? Der Kunde kaum. Mich würde so irgendwo unternehmen, wie man das deaktivieren kann, weil bei jedem zweiten Shop, bis dahin, wenn ich das Passwort eingegeben habe, der Papier, nicht Papierkorb, der Warenkorb geleert. Du kannst das nicht deaktivieren. Du kannst zwar in deinen Kundensender reingehen und dort das versuchen zu deaktivieren, aber irgendwann mal kommt dann die Firma wie Secure oder wie sie alle heißen zu dir und sagen, du musst es aktivieren, weil das der neue Standard ist. Und du kannst auch dann die Kreditkarte kündigen und kannst eine neue erstellen. Aber irgendwann mal, wenn du in einen Shop bezahlen musst, wo 3D-Voraussetzung ist, bist du wieder soweit. Genau, ich habe gerade vor kurzem wollte ich so eine Uhr kaufen und da war der Warenkorb leer. Und gut, für mich war es dann das Zeichen, dass ich den Kauf nicht tätigen tue. Gute Sparmethode, also ich finde das nicht schlecht. Ja. Stimmt. Sind Sie sicher? Sind Sie wirklich sicher? Sind Sie absolut sicher? Möchten Sie das? Brauchen Sie das? Vielleicht stand da ja sogar, wollen Sie den Papierkorb leeren? Warenkorb. Ja. Was würde jetzt passieren, wenn die Allgemeinheit sagen würde, nö, also Kreditkarte ist uns jetzt irgendwie, nö, also wir möchten jetzt wieder so retro-mäßig mit Papiergeld und so zahlen. Das würde ja gar nicht funktionieren, also online. Da bekommt der Computer den Schlitz und da wirfst du dann Münzen rein. Ja, ein klassischer Fall für den Ombudsmann, ne? Da muss man sich halt auf Verbraucherschutz. Also ich denke, da wird man sich dann wohl doch ein bisschen sein Recht als Verbraucher sichern müssen mit der Zeit. Weil wenn der Push in die Richtung geht, dann ist es einfach, weil sie sich davon natürlich irgendwelche Vorteile finanzieller Art versprechen und dann kommt das automatisch. Ist auch, glaube ich, pro Land verschieden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, in Frankreich ist es so üblich, wenn ich da gemütlich zum Kiosk gehe und mir meine Tageszeitung da kaufe, dann zahle ich da mit Kreditkarte. Da sagt kein Mensch was. Wenn ich das jetzt in Deutschland, glaube ich, mache, dann wirst du irgendwie schief angeschaut. Also so 4 € mal mit der Kreditkarte zahlen und in der Schweiz sagt auch keiner was. Also ich denke mal, dass die Akzeptanz ist pro Land auch unterschiedlich. Ja gut, also in Deutschland glaube ich, ist es immer ein bisschen schwierig, so was zu machen. Da ist für mein Verständnis eine gewisse latente Technik, Aversion. Darf ich das so sagen? Also es ist ein unenthusiastisches Umarmen neuer technischer Möglichkeiten. Vielleicht so formuliert oder so. Wobei also Kreditkarten, da gibt es wieder was. Erzähl. Weil wenn wir Kreditkarten und sicheres Bezahlen und unkompliziertes Bezahlen auch von kleinen Beträgen erwähnen möchte, es gibt ganz spannenderweise für iPhone, oh toll, ne? Gibt es so ein Zusatzteil, da kann man eben den Chip auf der Aufstöpseln. Kreditkarte, genau, und da gibt es auch die entsprechende Bezahlsoftware und Transaktionssoftware und so, und die machen mittlerweile 4 Millionen Dollar Umsatz pro Tag. Also das ist super. Und am Flohmarkt kann man einfach gemütlich mit der Kreditkarte bezahlen, ohne irgendwelche Probleme. Und das rentiert sich effektiv auch für den wirklichen kleinen Betrieb oder jemand, der so einen Wochenmarkt hingeht und so und kann Kreditkartenzahlungen entgegennehmen. Das ist schon eine super Sache. Also das finde ich ganz cool. Und wenn das dann auch ohne Zusatzstöpsel vielleicht über Nearfield Communication auch bei uns und nicht nur in Asien geht, das ist schon Potenzial, ne? Also die ganze Nearfield Communication Geschichte, die macht ja, du würde mir als Kreditkartenfirma großes Markengrillen bereiten. Kommt, kommt, kommt. Eben, ja. Außer Deutschland, ne? Aber Nö. Kommt. uninspiriert umgesetzt vielleicht so. Ja, nö. Ich glaube eher, dass die Firmen ein bisschen zu lang gepennt haben und ich glaube, durch die Wirtschaftskrise ist das auch alles nochmal nach hinten verlagert worden. Also sie wollen, aber es dauert noch ein bisschen. Also ich denke mal, in ein, 2 Jahren werden auf jeden Fall größere Dienste kommen. Mehr als nur so ein Pilotprojekt von der Bahn. Weil ich meine, also die nächste Generation von den Handys wird ja das wohl ziemlich großmaßstäbig drin haben. Also ich denke, iPhone 5 hat ziemlich sicher Near Field Communication drin. Also ich mag mich täuschen, aber ich kann mir es schon sehr gut vorstellen. Also denke ich auch. Android hat es drin, die neue Generation von BlackBerry hat es drin und ich denke mal iPhone 5 oder 4S, wie es dann heißen mag, ist es wahrscheinlich auch drin. Ja, und im Phone 7 auch. Eben, also das sind quasi die großen Player, alle anderen, so, das war's ja eigentlich. Dann hast du quasi das Nokia. Ja. Ja, Nokia. Oder zukünftig Microsoft, ne? Ich denke mal, Microsoft wird Nokia schon kaufen, ne? Wollen wir Wetten abnehmen, ob Microsoft Nokia kauft, jetzt wo sie Motorola nicht kaufen konnten? Ich befürchte es auch bald. Mhm. Also Microsoft Traktoren ist auch mal was Neues, ne? Und ja. Microsoft Gummistiefel und. Wollte ich gerade sagen, Gummistiefel. Ja, ja. Und das Interessante wäre dann gibt es vielleicht doch endlich mal den Klassiker umgesetzt, ne? Es gab doch mal den Spruch, ja, the one product from Microsoft that doesn't suck will be a vacuum cleaner. Und ich weiß nicht, macht Nokia Staubsauger? Das wäre eine epochale Chance, ne? Also, das müsste man schon mal genauer betrachten. Das dann heißt, hast du von Laden aus gekaufte Löcher im Titel. Naja, ja, also das Interessante an der Sache ist ja irgendwie, jetzt Nokia macht da voll auf Windows und so, aber die Nokia, die ganze Smartphone-Abteilung, die haben ja immer einen riesen Bogen um das ganze Windows-Zeug gemacht, weil, also ich zitiere nicht die Person, die es gesagt hat, die da zufälligerweise Chef der Abteilung war, aber die hassen Microsoft. Also Zitat, liebe Leute, die ich kenne bei Nokia, darf man das sagen, schon ein paar Jahre her, ne? Die so in der ganzen Entwicklungsabteilung war oder auch die ganzen, die wollten nie, aber auch gar nichts mit Microsoft zu tun haben. Das alle Initiativen, alle Bestrebungen, die sie gemacht hatten, auch die Evaluation von Palm kaufen. Nokia wollte ja damals für den N9000 eigentlich Palm kaufen und so. Das waren immer alles nur, um zu vermeiden, dass sie irgendwas mit Microsoft machen, ne? Und jetzt hocken die da und jetzt heißen die vielleicht auch noch Redmond. Heftig. Das wäre schon traurig, aber ist schon witzig, ne? Es wäre nett gewesen, wenn damals zu der Zeit, wo Treo drumherum war und so, Nokia Palm gekauft hätte. War ganz kurz davor. Aber große Chance verpasst, ne? Tja, so ist es. Also sollte das heißt, nicht sein. Wenn du quasi Wetten annimmst, dann bist du ja bei unserer nächsten Kaffeerunde ja dabei, oder? Weiß nicht, darf ich? Sicher. Klar. Wa? Sicherlich. Yeah.